Yeah, du Hurensohn, ihr Ende deine Geigenfrist. Stony mischt das Gift wie ein Alchemist. Yeah, lustig, lustig, du Satiriker. Wer will spielen? Auf der Straße gibt's keinen Schiedsrichter. Wir stürmen maskiert deine Veganer-WG. Denn du bist ein Hurensohn auf einer Skala bis 10. Yeah, eure Lieblingsrapper fressen Totschläger, während mein Kontostand steigt wie ein Stromzähler. Wenn du meinen Namen in den Mund nimmst, fick ich deine Mutter und sie sagt, du bist kein Wunschkind. Ich will, dass du dich umbringst, nimm noch einen Schluck, du Lustknabe. Und ich hoffe, du erstickst an deiner Clubmate. Auf deinem Label sind nur Freaks wie auf der Love Parade. Sonny bounce den Beat und dein Missgeburtenvater Ray. Vorgarten, Eigenheim und Kita-Gutschein. Doch ich fick zu viele Mütter, um ein Spießer zu sein. Um mich mitzuteilen, brauch ich keine Fotzen von der Telekom. Ich presse Hasspredigten auf CD-ROM. Ich hab schlechte Laune, box dein Vater auf dem Schützenfest. Und deiner Hurenmutter fehlen die Worte wie im Lückentext. Ich trete auf eure Köpfe wie bei Mario Lenz. Und eure A-Prominenz meldet privat und so, wenn's ich bin. Umstrittener als eure Lieblings-Nazi-Bands. Ich koch das Crystal Meth für Volker Beck, den Party-Hengst. Und jetzt macht mir nicht auf Superstars, ihr Dorf-Tupacs. Denn ich erschuf euch wie George Lucas Stormtroopers. Hier rappen 20 Jahre Relevanz. Ich piss auf eure Köpfe und ihr Trottel macht einen Regentanz. Das ist Messerstechen und kein Taekwondo. Der Google-Server gegen ein verdammtes MacBook Pro. Sweatpants Sinatra, I did it my way. Die schwarzen Hände kommen vom Geld zählen, Black Friday. I'm the verbal spit, Smith Wesson. Back to business, I'm a star, I don't battle no more. It's a blessing and a curse to be the best and the first. I'm a motherfucking star, don't ever forget. The verbal spit, Smith Wesson. I'm a star, I don't battle no more. It's a blessing and a curse to be the best. I'm a motherfucking star. As I come back, come back, come back, come back, come back.